es mag mir Leib und Geist verschmachten, bist du, o Jesu mein, und ich bin dein, will ich's nicht achten. Dein treuer Mund und dein unendlich Lieben, das unverändert stets geblieben, erhält mir noch dein ersten Bund, der meine Brust mit Freudigkeit erfüllend und auch des Todes Furcht, des Grabes Schrecken stillend. Fällt Not und Mangel gleich von allen Seiten ein, mein Jesus wird mein Schatz.